Erster danach besiegte David die Philister und nahm ihnen die Stadt Gath sowie die umliegenden Dörfer weg, damit sie keine Macht mehr hatten. Zweiter er besiegte auch die Moabiter, weshalb sie ihm fortan dienen und regelmäßig Steuern an ihn zahlen mussten. Dritter danach kämpfte David gegen König Hadarezer von Zoba bei Hamat, als dieser versuchte, seine Macht am Fluss Euphrat auszuweiten. Vierter David nahm viele Wagen und tausende Soldaten gefangen, wobei er die meisten Pferde lahm machte und nur 100 für sich behielt. Fünfter als die Aramäer aus Damaskus kamen, um Hadarezer zu helfen, tötete David 22.000 ihrer Männer im Kampf. Sechster David setzte Verwalter in Damaskus ein, sodass auch die Aramäer ihm dienen mussten, während Gott ihm überall den Sieg schenkte. Siebter er nahm die goldenen Schilde der Diener von Hadarezer an sich, damit er diese wertvollen Gegenstände nach Jerusalem bringen konnte. Achter in den Städten von Hadarezer fand David außerdem eine riesige Menge an Bronze, die später für den Bau des Tempels wichtig war. Neunter König Tu von Hamat hörte davon, dass David die gesamte Armee von König Hadarezer besiegt hatte. Zehnter deshalb schickte er seinen Sohn Hadoram zu David, um ihm zu gratulieren, weil Hadarezer früher oft Krieg gegen Tu geführt hatte. Elfter König David weihte all diese Schätze Gott, genau wie das Silber und Gold, das er von vielen anderen Völkern erbeutet hatte. Zwölfter Abisai, der Sohn der Zeruja, besiegte zudem 18.000 Edomiter, als sie im Salztal gegeneinander kämpften. 13. Er setzte Verwalter in Edom ein, damit das ganze Volk David gehorchte, weil Gott David bei jedem seiner Wege beschützte. 14. David regierte über ganz Israel und sorgte dafür, dass alle Menschen in seinem Volk fair und gerecht behandelt wurden. 15. Job war der Anführer des Heeres, während Josaphat als Kanzler für die Aufzeichnungen und die Verwaltung verantwortlich war. 16. Zadok und Ahimelech dienten als Priester, während ein Mann namens Safsa die Aufgaben des Staatsschreibers übernahm. 17. Benajahu befehligte die Leibwache des Königs, und die Söhne von David besetzten die wichtigsten Ämter am Hof.